sich der blutige Krieg in Tschetschenien, protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im April. Beginnen wir mit der Energie- und Klimawochenshow von Telepolis. Dann hört ihr einen Redebeitrag bei der Kundgebung für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş in Südneukölln. Burak wurde vor 7 Jahren ermordet und die Polizei hat nach wie vor keinen Täter präsentieren können. Und woran das nun liegen könnte, darum geht es in dem Redebeitrag, den ihr hört. Danach schauen wir zu autoritären Mustern hier in der BRD, ehe wir zum Mietenwahn schauen und abschließend dann schauen wir, weshalb sich manchmal das Kapital auch über Zuwanderung freut. Unser erster Artikel ist von der Internetplattform Telepolis für Netzpolitik, wie sie selbst sich nennt. Und es ist ein Artikel, der am 10. April veröffentlicht wurde und er heißt Umbrüche, Bremser und Umsteiger. In der Autobranche kündigt sich das große Beben an. Der BDI will weniger Klimaschutz, Norwegen lässt einen Teil des Öls im Boden und zieht zugleich Kapital aus der Kohleindustrie ab. Die Zukunft kommt in Europa an. Ob es aber ihr freundliches oder eher das grimmige Gesicht ist, muss sich noch zeigen. Im slowenischen Kočevje macht das japanische Unternehmen Yaskawa seine erste Robotikfabrik auf. Dort sollen Roboter für die Automobilindustrie hergestellt werden, wie der Nachrichtendienst Euraktiv berichtet. Demnach soll neben dem neuen Werk ein europäisches Zentrum für die Entwicklung von Robotern entstehen und die slowenische Produktion den Markt in Europa, Nahost und Afrika zu 80% abdecken. Durch den verstärkten Einsatz von Industrierobotern und die Umstellung auf Elektroantriebe könnten in der hiesigen Automobilindustrie schon bald mehrere 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Wie bereits seit einigen Jahren gewarnt wird. Die Industriegewerkschaft IG Metall hat daher schon die Forderung nach einer befristeten 28-Stunden-Woche aufgestellt. Doch die Durchsetzungschancen sind sicherlich größer, wenn dies mit einer gesamtgesellschaftlichen Vision für den Umbau der Industriegesellschaft verbunden würde. Doch damit tut sich die Gewerkschaft schwer, hatte sich doch als einst mächtigste Industriegewerkschaft Westeuropas in jahrzehntelangen Abwehrkämpfen an das Co-Management und die Verteidigung des Bestehenden gewöhnt und längst nur noch die Interessen der Kernbelegschaften im Auge. Da passte schon eher in das so lange gepflegte Weltbild, die Bedrohung der Arbeitsplätze einfach auf den Klimaschutz zu schieben. Denn da weiß man sich mit den Konzernvorständen einig. Nur wird man so leider keine Solidarität aus der Gesellschaft für die nötigen Arbeitszeitverkürzungen und andere Maßnahmen zur Absicherung der Beschäftigten bekommen. Der Wandel wird jedenfalls kaum aufzuhalten sein, auch wenn einige hiesige Konzerne zwar nicht die weitere Automatisierung und die damit verbundenen Entlassungen, wohl aber den Elektroantrieb noch möglichst lange rauszögern wollen. Anderswo, wie in Norwegen, Israel, Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Irland, gibt es hingegen schon konkrete Fristen, ab denen keine Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden. Auch in China zwingt derweil die Regierung den technologischen Umbruch und verhilft damit voraussichtlich dem E-Auto auch zum weltweiten Durchbruch. Denn die Volksrepublik ist der mit Abstand weltgrößte Absatzmarkt für Pkw und setzt damit die Maßstäbe. Hierzulande ist eigentlich die Frage nur noch, ob sich die Industrie noch lange genug an die alte Technologie klammert, um das Klima ernsthaft weiter zu schädigen. Der Bundesverband der deutschen Industrie scheint zu letzterem fest entschlossen. während weltweit die Jugend die Geduld verliert und die hiesigen Schüler die Reduktion der deutschen Emissionen auf null bis 2035 fordert, stellt der BDI auf einmal die unzureichenden offiziellen Klimaschutzziele in Frage. Die Emissionen bis 2050 um 95% zu vermindern, sei unrealistisch, hieß es letzte Woche auf einem BDI-Klimakongress. Es ginge nicht mit dem Kopf durch die Wand, wird BDI-Chef Dieter Kempf zitiert. Nachdem das Problem seit über 30 Jahren bekannt ist und der BDI immer wieder durch unverbindliche und nie kontrollierte Selbstverpflichtungen vertröstete, ist das schon eine originelle Sicht auf die Dinge. Was den Umbau der Stromversorgung angeht, kann jedenfalls keine Rede davon sein, dass die Regierung unter Angela Merkel irgendetwas überstürzt hätte. Vielmehr wurde zunächst der Solarenergieausbau abgewürgt und rund 80.000 Arbeitsplätze im Handwerk und einer noch jungen Industrie damit vernichtet. Nachdem zuletzt endlich wieder deutlich mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer montiert wurden, rund 3,5 Gigawatt, betrug der Zubau 2018 so viel wie seit 2013 nicht mehr, droht schon im nächsten Jahr das Aus für die Förderung weiterer Neuanlagen. Der Grund: das Erneuerbare Energiengesetz sieht eine Bestandsobergrenze von 52 Gigawatt vor. 46,9 Gigawatt sind nämlich bereits erreicht und die Anlagen sind inzwischen so billig, dass der Ausbau schon im nächsten, spätestens aber im übernächsten Jahr an die 52 Gigawatt-Decke stoßen wird. Schon im Februar hatte sich daher ein Verbändebündnis gegründet, das gegen den Solardeckel mobil macht. Die Vergütung für Strom aus neuen Solaranlagen beträgt übrigens je nach Anlagengröße und Art inzwischen nur noch 7,68 bis 11,11 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich müsste ein neu zu bauendes Kohlekraftwerk 8 Cent oder mehr pro Kilowattstunde für seinen Strom bekommen, um rentabel zu sein. In Großbritannien bietet die Regierung den Bauherren neuer Atomkraftwerke sogar 11 Cent pro Kilowattstunde für 30 Jahre plus Anpassung an die Inflation. Die Zeiten des teuren Solarstroms sind also längst vorbei. Entsprechend ist die EEG-Umlage von derzeit 6,405 Cent pro Kilowattstunde, die in den letzten Jahren bereits minimal rückläufig war, inzwischen deutlich zu hoch angesetzt. Wie der Fachinformationsdienst IWR berichtet, zahlen die Stromverbraucher seit Monaten mehr Umlage ein, als an die Anlagenbetreiber ausgezahlt wird. Entsprechend wird sich bei den Übertragungsnetzbetreibern im April voraussichtlich erstmalig ein EEG-Umlagenüberschuss von über 6 Milliarden Euro angesammelt haben. Auch in Sachen Windenergie kann keineswegs die Rede sein, dass unter der Kanzlerschaft Angela Merkels irgendetwas überstürzt worden wäre. Nach den letzten Änderungen am EEG können mittlerweile nur noch Windkraftanlagen gebaut werden, die an einer Ausschreibung teilnehmen. Nicht einmal den von der EU-Kommission eingeräumten Spielraum für kleinere Windparks wurde gewährt. Überhaupt war die Begründung für die neuen bürokratischen Verfahren, dass große Unternehmen bevorzugt und die Beteiligung von Genossenschaften sowie die demokratischen Prozesse in den betroffenen Kommunen erschwert, trickreich. Nachdem man selbst stets in der EU und ihren Strukturen für den absoluten Vorrang des Wettbewerbs und der Konkurrenz gegenüber planerischen staatlichen Eingreifens gesorgt hatte, wurden nun die Einwände der Kommission vorgeschoben, das EEG stelle in seiner bisherigen Form unzulässige staatliche Beihilfe dar. Allerdings ist diese Rechtsauffassung kürzlich vom Europäischen Gerichtshof verworfen worden. Dennoch ist Schaden angerichtet. Die Investitionen in neue Windkraftanlagen gehen seit dem Start der Ausschreibung 2017 deutlich zurück. Für 2018 sprach der Bundesverband Windenergie von einem Einbruch. Nur noch 743 mit einer Leistung von 2,4 Gigawatt kamen hinzu. 0,25 Gigawatt wurden gleichzeitig abgebaut. Und für das laufende Jahr wird ein weiterer Rückgang erwartet. Die Branche ist verunsichert. Die Genehmigungsverfahren würden deutlich verlängert und in ihrem Rahmen die Projekte inzwischen im Schnitt um ein Drittel zusammengestrichen. Es gäbe kaum noch Rechtssicherheit, weil auch nach den Genehmigungen noch mit langwierigen Klagen zu rechnen sei. In diesem Umfeld hat nun der in Hamburg und Schleswig-Holstein ansässige Hersteller Senvion ein Repower Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen war in den 1980er Jahren aus der Husumer Schiffswerft hervorgegangen, die sich mit einigen anderen kleinen Herstellern zusammenschloss. Wie unter anderem der Energate Messenger berichtet, habe es Probleme mit neuen Krediten gegeben. Zunächst hätte die Senvion GmbH und deren Tochter, die Senvion Deutschland GmbH, Insolvenzanträge gestellt. In den nächsten Tagen würden vermutlich auch die Senvion SA, die Senvion Holding GmbH und die Senvion Topco GmbH folgen. Die Geschäftsleitung bleibt weiter im Amt und soll auch die Gespräche über Finanzierung weiterführen. Unter anderem gibt es, so der Bericht, das Angebot des US-amerikanischen Hauptaktionärs Centerbridge, 82 Millionen Euro im Rahmen eines Sanierungsplans in das Unternehmen zu stecken. Die Industriegewerkschaft IG Metall spricht von 2.100 in Deutschland betroffenen Beschäftigten. Die Ankündigung sei ein Schock für die Mitarbeiter, die nun eine sichere Perspektive bräuchten. Unklar sei unter anderem, was der Einstieg neuer Investoren mit kurzfristigen Interessen bedeuten könnte. Die Gewerkschaft erinnert daran, dass 2017 bereits die Standorte Husum an der Nordsee, Trampe in Brandenburg und Powerblades in Bremerhaven geschlossen worden seien. 730 Stellen seien dort gestrichen worden und die Geschäftsführung habe seinerzeit jede Diskussion über Alternativen verweigert. Ansonsten fordert die Gewerkschaft Unterstützung von den Landesregierungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Auch die Bundesebene sieht man allerdings in der Verantwortung. Für die Zukunft der Windindustrie in Deutschland ist entscheidend, dass die Bundesregierung umgehend für einen ambitionierteren und verlässlicheren Ausbaupfad sorgt. Anders sind die Klimaschutzziele nicht zu erreichen und anders lassen sich auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Branche nicht sichern. Meinhard Geiken, IG Metall Küste. Aber zu guter Letzt die gute Nachricht der Woche. Norwegen könnte sich demnächst entscheiden, mehrere Milliarden Barrel Öl in der Erde zu lassen, genauer unter dem Meeresboden. Wie die britische Zeitung Independent berichtet, spricht sich nunmehr auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei dafür aus, die Lagerstätten vor den Lofoten nicht auszubeuten. Dadurch gäbe es im Osloer Parlament nun eine Mehrheit für diese Position. Vor der Küste der arktischen Inselgruppe im Norden des skandinavischen Landes werden 1 bis 3 Milliarden Fass Rohöl vermutet. Das entspricht der globalen Förderung von 10 bis 30 Tagen. Norwegen hat durch seinen Reichtum an Öl und Erdgas den weltweit größten Staatsfonds aufgebaut, der rund 1 Billion US-Dollar verwaltet. Erst kürzlich hatte die Regierung grünes Licht für Investitionen des Fonds in Projekte der erneuerbaren Energie gegeben, die nicht am Aktienmarkt gehandelt werden. Laut Independent wird nun mit Milliarden-Dollar-Flüssen in Wind- und Solarenergieprojekte gerechnet. Bereits 2016 hatte das Parlament dem Fonds aufgetragen, das Geld aus Unternehmen abzuziehen, die das Klima in besonderer Weise gefährden. Doch offenbar war der Auftrag bisher nicht eindeutig genug. Ende 2018 hatte der norwegische Staatsfonds sogar noch seinen Anteil am deutschen Braunkohlekonzern RWE verdoppelt. Doch nun ist Großreinemachen angesagt. Letzte Woche beschloss die Regierung in Oslo, dass der Fonds seine Anteile am Kohlegeschäft im Umfang von insgesamt 4 Milliarden Euro aufgeben muss. Auch Anteile von RWE und Uniper sind damit gemeint, schreibt Reinhard Wolf aus Stockholm bei den Klimareportern. Zugleich sei die Summe verdoppelt worden, die in Projekte der erneuerbaren Energieträger gesteckt wird. Statt 6 Milliarden US-Dollar sollen es jetzt 12 Milliarden werden. Die norwegischen Umweltorganisationen würden sich noch ein bisschen mehr wünschen, seien aber mit der Richtung der Entwicklung zufrieden. Von der Energie- und Klimawochenshow des Internetportals Telepolis kommen wir zu einer Kundgebung, die letzten Sonntag in Südneukölln in Berlin stattfand. Die Kundgebung hatte die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas organisiert. In dem Redebeitrag, den er hört, wird versucht darzustellen, weshalb Polizei und Staatsanwaltschaft diesen höchstwahrscheinlich rassistischen Mord nicht aufgeklärt hat. 7 Jahre sind seit dem Tod von Burak und dem Mordanschlag auf seine Freunde vergangen. 7 Jahre ohne befriedigende Ermittlungen, 7 Jahre ohne Ergebnis. In den letzten Jahren haben wir als Initiative immer wieder gesagt, dass die Ermittlungen im Fall nicht engagiert und nicht mit ernsthaftem Interesse erfolgen. Insbesondere ist nur unzureichend und alibimäßig gegen rechts ermittelt worden. Wir haben von unserer Seite immer wieder mögliche rechte Verbindungen zum Mord thematisiert und mögliche Ausgangspunkte für Ermittlungen gegen rechts benannt. Der Mord an Burak geschah 1/2 Jahr nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Nicht zuletzt wegen Ähnlichkeiten im Tathergang stand von Anfang an die Möglichkeit im Raum, dass es eine Nachfolge- oder Nachahmungstat gewesen sein könnte. In den letzten Jahren stand Gedenken im Zentrum unserer Aktivitäten. Das ist und bleibt für uns weiterhin sehr wichtig. Seit dem letzten April aber haben wir uns als Initiative erneut die Aufklärung des Mordes als Schwerpunkt gesetzt. Wir haben uns intensiv mit den Ermittlungen der letzten 7 Jahre beschäftigt. Wir haben mit der Familie und den bisherigen Anwälten gemeinsam 2 weitere Nebenklageanwältinnen ins Team geholt, Maren Burkhardt und Lukas Theune. Ziel ist es, dass Sie mit einem neuen Blick auf die Akte schauen und wir im Austausch mit Ihnen und der Familie noch einmal grundlegend unsere Kritik an den Ermittlungen formulieren und eine Neuausrichtung der Ermittlungen einfordern können. Es gibt mehrere Gründe, warum wir die bisherigen Ermittlungen konkret kritisieren. Dabei geht es zum einen natürlich immer um die Bedeutung des strukturellen Rassismus. Im Fall von Burak wie auch bei den NSU-Morden heißt das unter anderem, ein Mord, der sehr leicht rassistisch gelesen werden kann, wird von den Behörden erstmal nicht in diese Richtung gelesen, auch nicht von den Medien. Stattdessen gibt es Besonderheiten der Ermittlungen im Umfeld der Opfer, die Ausdruck des rassistischen Normalzustandes in diesem Land sind. So zum Beispiel trägt der Verdacht auf Ehrenmord oder eine Akte, die einen türkischen Namen eines Verdächtigen trägt. Heute wollen wir die Ermittlungen aber auch auf Grundlage von konkreten Informationen kritisieren, von denen viele aus parlamentarischen Anfragen kommen, die Abgeordnete in Berlin und auch im Bundestag schon seit 2013 in Absprache mit uns gestellt haben. Warum sagen wir, dass diese Ermittlungen bisher nicht ausreichen? Wir haben 2018 nach einer Übersicht der befragten Zeugen und Zeuginnen gefragt. Ergebnis: Zeugenbefragungen der Polizei wurden im Prinzip schon 3 Monate nach dem Mord beendet. Zwischen Herbst 2012 und Frühjahr 2014 gab es gar keine Zeugenvorladungen mehr. Die Mordkommission hatte nur 10 Mitglieder und schon 3 Monate nach dem Mord waren die Ermittlungen quasi zu einer Ein-Personen-Veranstaltung geworden, wo nur noch der weiterhin zuständige Kommissar Hübner beteiligt ist. Anfang 2014 wollte der zuständige Staatsanwaltschaft Horstmann die Ermittlungen sogar ganz einstellen. Zu dem Zeitpunkt hat die Familie Bektas aber auch Mehmet Daimergüler beauftragt, den Fall zu übernehmen für die Familie als Nebenklageanwalt. Mehmet Daimergüler war auch bekannt als Nebenklageanwalt im NSU-Prozess. Er hat dann die Nebenklage im Fall Burak auch übernommen, zusammen mit Kollegen. Und wohl als Reaktion darauf wurden die Ermittlungen dann doch nicht eingestellt. Außerdem hat dann der Staatsschutz noch einen Ermittlungsauftrag erhalten und ein Jahr später hat dann auch die Mordkommission wieder mit Zeugenvorladungen begonnen. Es gibt viele Beispiele dafür, wie oberflächlich diese Ermittlungen verlaufen sind. Das erste ist, dass bei der Spurensicherung am Tatort zunächst überhaupt keine Projektile der Schusswaffe gefunden wurden. Die Polizei hat nichts gefunden. Das Projektil kam nur deshalb in die Ermittlungen, weil ein Autofahrer selber in seinem Auto ein Einschussloch entdeckt hat. Das Auto stand am Tatort, er hat sich bei der Polizei gemeldet. Nur so konnten überhaupt Untersuchungen zur Tatwaffe durchgeführt werden. Dann hatte die Polizei von der BVG Videoaufzeichnungen des Nachtbusses, der am Tatort vorbeigefahren ist, angefragt und dann erst 3 Wochen später festgestellt, dass leider die falschen Bänder geliefert wurden. Zu dem Zeitpunkt waren die richtigen Bänder dann nicht mehr verfügbar. Dann hat im Mai 2012 die Familie Bektas der Polizei eine Liste übergeben von Häusern in der Nachbarschaft, die private Kameras haben. Und obwohl die Polizei damals wusste, dass die schon gesicherten Aufzeichnungen aus der Nachbarschaft für die Tatzeit Lücken aufweisen, haben sie trotzdem keine Sicherung dieser zusätzlichen Aufnahmen vorgenommen. Aus den parlamentarischen Anfragen und den Akten ergeben sich Hinweise auf parallel geführte zusätzliche Akten, die den Anwältinnen der Familie vorenthalten werden. Der intensive Informationsaustausch mit dem Staatsschutz hat praktisch keine Spuren in der Ermittlungsakte hinterlassen. Wir haben zahlreiche Hinweise auf Ermittlungen, die in der Burak-Ermittlungsakte fehlen, obwohl sich aus öffentlichen Verlautbarungen ergibt, dass sie existieren müssen. Es gibt Hinweise zum Beispiel auf mehrere Besprechungen beim gemeinsamen Abwehrzentrum Rechts in Treptow gleich im April 2012, auf Ermittlungen der Auswerteeinheit des Landeskriminalamts 1, auf Ermittlungen des Bundeskriminalamts sowie als zentrale Parallelakte vielleicht die Untersuchungen beim polizeilichen Staatsschutz in Berlin. Polizeilicher Staatsschutz in Berlin ist dann ab 2014 direkt auch von der Staatsanwaltschaft Horstmann hier beauftragt worden zu ermitteln. Trotzdem findet sich dazu nichts in der Akte. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Behörden zwingen können, zumindest diesen Teil der Parallelakten zur Akte zu nehmen. Das Überführen dieser Parallelakten in die Akte Burak ist Voraussetzung für rechtsstaatliche Abläufe und die Möglichkeit der Kontrolle und der Einwirkung der Nebenklage auf das Verfahren. Und auch innerhalb der Mordkommission selbst sind über mehrere Jahre wichtige Ermittlungen überhaupt nicht zur Akte genommen worden. Staatsanwalt Horstmann hat in einem Schreiben an die Nebenklageanwälte der Familie sogar darauf verwiesen, dass es Aktenteile gibt, die er selbst auch nicht kennt. Dann wurde erst im Mai 2015 ein zusätzlicher Band zur Akte hinzugefügt, der in großen Teilen Dokumente enthält, die bis dahin offensichtlich gezielt der Nebenklage vorenthalten worden waren. Das ist jetzt ein bisschen sehr technisch, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es eine Auseinandersetzung gibt um diese Akten. Was wissen wir über den Fall? Was wissen wir über die Ermittlungen? Was wird vielleicht hier vertuscht? Und welche Akten brauchen wir, damit überhaupt Bewegung in die Ermittlungen kommt? Es gab einen zentralen Streit zwischen den Nebenklageanwälten und der Staatsanwaltschaft. Und das war ein Auswertungsbericht des Landeskriminalamtes. Es gab sogar eine öffentliche Auseinandersetzung darum, dabei ging einiges durcheinander, was daran lag, dass die Öffentlichkeit von den Ermittlungsbehörden zentral belogen wurde. Was ist damals passiert? Es gab eben diese besondere Einheit, die hatte im Juni 2012 einen Auswertungsbericht über den Fall Burak erstellt und auch konkrete Handlungsvorschläge gemacht. Diese wurden aber nicht bearbeitet. Zur Akte wurde dieser Bericht dann erst 2015 hinzugefügt. Noch im Februar 2016 hat der Berliner Senat behauptet, diese Analyse habe auch erst 2015 stattgefunden, aber sie lag ja schon 2012 vor. Und das ist deshalb wichtig, weil es darauf hinweist, dass es hier etwas zu vertuschen gibt. Denn diese zentralen Auswertungen der ersten Ermittlungen mit einer großen Anzahl von Vorschlägen für Nachermittlungen, für Widersprüche auf Zeugenaussagen, die wurden 2,5 Jahre lang gar nicht genutzt für Nachermittlungen. Als dann 2015 nachermittelt wurde, war es natürlich viel zu spät, denn Zeuginnen wurden zu Dingen befragt, die schon mehr als 3 Jahre zurücklagen. Und die Existenz dieses Auswertungsberichts, von dem wir jetzt heute sicher wissen, der eben 2,5 Jahre lang überhaupt nicht genutzt wurde und der Nebenklage vorenthalten wurde, die ja damit auch was hätte anfangen können, bestätigt unsere Zweifel an diesen Ermittlungen. Ich will jetzt noch was sagen zu einer Spur, die der Name Rolf Sielesinski ist einigen von euch vielleicht ein Begriff. Der Nazi Rolf Sielesinski, der Mörder von Luke Holland im September 2015, der taucht in der Akte Burak Bektasch schon im Dezember 2013, also 1,5 Jahre vor seinem Mord an Luke Holland auf. 3-mal wurde die Spur Sielesinski an die Burak-Mordkommission herangetragen. Das erste Mal im Dezember 2013 von einem Neuköllner, der Rolf Sielesinski die Tat zutraute, der dessen illegalen Waffengebrauch beschrieb und einen Tatortzusammenhang herstellte. Nach dem Mord an Luke Holland haben die neben Burak angeschossenen Jugendlichen sich für eine Gegenüberstellung zur Verfügung gestellt. Im Frühjahr 2016 haben sich ein weiteres Mal Zeugen gemeldet, die unter anderem die enge örtliche Anbindung von Sielesinski an die Gegend hier um den Tatort Krankenhaus Neukölln bezeugt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft reagierten jeweils mit Abwehr. Mit den Jugendlichen wurde keine Gegenüberstellung durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft schrieb der Burak-Nebenklage, dass es bei dem Revolver aus Sielesinskis Wohnung kriminaltechnisch ausgeschlossen sei, dass dieser die Tatwaffe ist. Monate später wurde dann mit diesem Revolver doch ein Schmauchspurenabgleich durchgeführt und siehe da, die Schmauchspuren passen hier zu diesem Fall. Daraufhin hielten die Ermittlungsbehörden eine mögliche Verschmutzung des Revolvers durch vorhergehende Tests der Polizei für wahrscheinlich. Und ein Anfangsverdacht gegen Rolf Sielisinski Pustekuchen. Wir akzeptieren diese Abwehr eines Verdachts durch die Polizei nicht. Gegen Rolf Sielisinski muss unserer Meinung nach ermittelt werden. Wir arbeiten darüber hinaus auch noch an verschiedenen anderen Dingen zum Thema Aufklärung. Das erste ist, dass wir jetzt eine weitere Anfrage beim Berliner Abgeordnetenhaus vorbereiten. Dabei geht es zum einen um die Widersprüche zwischen dem aktuellen Inhalt der Akten und den Informationen, die wir aus früheren parlamentarischen Anfragen haben. Als zweites werden die Anwälte in der Nebenklage Anträge stellen, damit die Akten, die das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechts, das Bundeskriminalamt, die operative Auswerteeinheit des LKA 1 und der Staatsschutz haben, dass diese ganzen Dinge in die allgemeine Ermittlungsakte aufgenommen werden können, damit damit gearbeitet werden kann. In allen Fällen der letzten Jahre in Neukölln, in denen Rassistinnen und Neonazis verdächtigt sind, Verbrechen, Attentate, Brandanschläge, Angriffe bis hin zu Morden verübt zu haben, gibt es eine Parallele und die heißt fehlende Aufklärung. Wir wollen uns hier mit den Betroffenen dieser Angriffe noch enger zusammenschließen, weil uns allen das Vertrauen in die Ermittlungen bei der Berliner Polizei und der Staatsanwaltschaft fehlt. Die Anwälte der Bodak-Nebenklage haben schon 2016 die Bundesanwaltschaft aufgefordert, die Ermittlungen hier zu übernehmen. Zuletzt haben auch wieder Vedat Kocak, der hier nachher noch sprechen wird, und auch viele andere Betroffene rechter Gewalt in Neukölln das getan, aber die Bundesanwaltschaft hat abgelehnt. Das heißt, wir müssen hier zusammen in Berlin Wege finden, um die politisch Verantwortlichen zu zwingen, ihre Verantwortung für die Aufklärung dieser Fälle wahrzunehmen. Warum werden diese Taten nicht aufgeklärt? Ja, und mit dieser Frage fordern wir abschließend die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur fehlenden Aufklärung hier in Neukölln. Und natürlich muss auch der Fall der Mord an Burak Bektaş Teil der Untersuchung in diesem Untersuchungsausschuss werden. Vielen Dank. Von der Kundgebung letzten Sonntag in Südneukölln in Berlin kommen wir zu einem Artikel vom ebenfalls letzten Wochenende aus der Taz. Und dieser Artikel befasst sich mit den autoritären Mustern hier in der BRD. Er ist zum Glück ein klein wenig überholt, da nicht mehr gegen das Zentrum für politische Schönheit mit dem Paragraf 129 ermittelt wird. Aber der Rest des Artikels ist leider nach wie vor nach unserer Meinung aktuell, deshalb hört ihr diesen Artikel jetzt. Der Artikel heißt Autoritäre Muster, Deutsche Umwelthilfe, Attac und das Zentrum für politische Schönheit. In der Republik wird es salonfähig, mit zivilgesellschaftlichen Aktivistinnen rigoros umzuspringen. Ein Gericht gräbt einer linken NGO finanziell das Wasser ab, weil die zu politisch sei. Nein, das ist nicht in Polen passiert. Eine gut organisierte Ökogruppe pocht auf strikte Einhaltung geltender Normen. Eine Regierungspartei will prompt die Gesetze ändern, um sie außer Gefecht zu setzen. Nein, das ist kein Fall aus Orbans illiberaler Demokratie. Eine Gruppe politischer Aktionskünstler, die für medienwirksame Spektakel bekannt ist, wird von einer Staatsanwaltschaft als kriminelle Vereinigung verfolgt. Nein, es geht nicht um Pussy Riot. Diese drei Fälle sind in den letzten Wochen in der Bundesrepublik passiert. Eine Staatsanwaltschaft in Thüringen ermittelt gegen das Zentrum für politische Schönheit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Zentrum hatte neben dem Haus des AfD-Politiker Höcke eine Miniaturversion des Berliner Holocaust-Mahnmals gebaut und behauptet, den AfD-Rechten ausspioniert zu haben. Und dies sogleich widerrufen. Offenkundig war Letzteres einer jener mehr oder weniger geschmackssicheren Versuche der Gruppe, die Grenze zwischen Kunst und realer Aktion bis zur Unkenntlichkeit zu verwischen. CDU-Politiker hatten damals Ermittlungen gefordert. Ein eifriger Staatsanwalt machte ernst. Man muss die Aktion des Zentrums, die die mediale Aufmerksamkeitsökonomie reibungslos bedienen, nicht mögen. Aber darum geht es nicht. Die Unterstellung, dass das Zentrum eine kriminelle Vereinigung ist, gegründet, um Straftaten zu begehen, ist nicht nur irgendwie überzogen. Darin offenbart sich eine Mischung aus politischer Willfährigkeit und Ignoranz gegenüber der Kunstfreiheit, die typisch für autoritäre Regime ist und wie ein Dementi jeder liberalen Demokratie wirkt. Die böse Pointe ist, dass bei Ermittlungen nach § 129 möglich ist, was der Gruppe unterstellt wurde: Überwachung. Die beiden anderen Fälle sind weniger spektakulär, nähren aber auch gewisse Zweifel am rosaroten Selbstbild der liberalen Bundesrepublik. Die Deutsche Umwelthilfe hat juristisch Fahrverbote für Dieselautos durchgesetzt und Autokonzerne und die Union damit zur Weißglut gebracht. Die CDU will der Organisation die Gemeinnützigkeit aberkennen, damit sie nicht mehr klagen kann. Gemeinnützigkeit zu attestieren ist nicht Sache der Regierung, sondern der Finanzämter. Die CSU plant nun neue Gesetze, um die nervige Umwelthilfe ruinieren zu können. Dies ist ein klassisches, autoritäres Modell, um missliche politische Probleme zu lösen. Weil die Regierung unfähig ist, sich in der Dieselaffäre gegen Autokonzerne durchzusetzen, will man die Kritiker ins Ausdrängen. Allerdings ist das erst einmal nur ein Wunschtraum der Union. Die Deutsche Umwelthilfe hat bis 2023 die Bescheinigung, gemeinnützig zu sein, in der Tasche. Der dritte Fall: Der Bundesfinanzhof hat Attac, den linken Globalisierungskritikern, die Gemeinnützigkeit entzogen. Begründung: Wer eine Finanztransaktionssteuer fordere, verfolge nur tagespolitische Ziele. Und die dienen nicht dem Gemeinwohl, anders als Karnevalsvereine. Das Urteil mag durch die Buchstaben der entsprechenden Abgabenverordnung notdürftig gedeckt sein. Aber den Versuch, die Gefahren der globalen Finanzindustrie zu entschärfen, zu Tagespolitik und einem nicht förderungswürdigen Privatvergnügen zu deklarieren, verrät schrillen Unverstand. Die drei Fälle sind je eigen, die Akteure verschieden. Aber sie haben etwas gemeinsam. Stets sollen sie als störend empfundene zivilgesellschaftliche Aktivitäten eingedämmt und verdrängt werden. Ja, der Vergleich mit autoritären Regimen, mit Putin und Orban, ist überzogen, denn es gibt hier eine von der Regierung unabhängige Justiz und eine kritische Öffentlichkeit. Eine Mehrheit für eine Lex Umwelthilfe ist nicht in Sicht. Und Attac kann hoffen, vor dem Bundesverfassungsgericht Recht zu bekommen. Das ist ein Unterschied ums Ganze. Mulmig wird einem trotzdem. Mit dem nächsten Artikel bleiben wir bei autoritären Mustern. Es ist ein kleiner Kommentar vom 9. April, ebenfalls auf der Internetseite Telepolis erschienen. Und in diesem kleinen Kommentar geht es um den Mietenwahnsinn. Und diesen Kommentar wollen wir euch nicht vorenthalten. Deutscher Mietenwahnsinn nur für Deutsche. Die AfD liefert uns anlässlich der Auseinandersetzung um Mietwucher und Enteignung von Immobilienkapitalisten eine Lehrstunde in rechter Demagogie. Was ist Rechtspopulismus? Im Kern scheint es sich um eine Ideologie zu handeln, die Sündenböcke aufbaut, um alle möglichen negativen Folgen kapitalistischer Vergesellschaftung auf die schwächsten Gesellschaftsmitglieder zu projizieren. Dies macht die neue Rechte so attraktiv für all jene Gesellschaftsgruppen, die von dem gegenwärtigen Zustand profitieren, zumeist auf Kosten derjenigen, die die Adressaten des Rechtspopulismus sind. Die AfD etwa gibt sich gerne als Anwalt der ganz normalen von der Politik mit ihren berechtigten Ängsten vor Ausländern, sexuellen Minderheiten, Migrantinnen, alleingelassenen Deutschen. Das Selbstbild des deutschen Rechtspopulisten ist das des Anwalts des kleinen Mannes, der von der Latte Macchiato schlürfenden Linken, die sich in Identitätspolitik verliere, im Stich gelassen werde. In Anlehnung an nationalsozialistische Wahnideen wird eine Verschwörung von Globalisten von einer kosmopolitischen Elite halluziniert, die Deutschland mit Ausländern überflute und dadurch auch die Wohnungsfrage verschärfe. Der Ausländer, der Migrant sei schuld an den steigenden Mietpreisen, die sich inzwischen zum regelrechten Mietwahnsinn gesteigert haben. Noch Ende Februar 2019 stellten Politiker der AfD fest, dass die Mieten in Deutschland aufgrund massiver Asylzuwanderung so exorbitant anstiegen. Dies ist rechtspopulistische soziale Demagogie in Reinkultur. Die schwächsten Gesellschaftsmitglieder, die Flüchtlinge, seien für die Verwerfungen auf dem im Zuge der Blasenbildung in der Bundesrepublik heißgelaufenen Wohnungsmarkt verantwortlich. Die Ausländer nehmen uns nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die Wohnung weg. Der Mut zur angeblichen Wahrheit, den die Rechtspopulisten seit Sarrazin bei der Verbreitung ihrer Ideologie für sich in Anspruch nehmen, besteht somit tatsächlich in dem erbärmlichen, feigen Drang, die Schwächsten in der Gesellschaft immer weiter zu drangsalieren. Wie ernst es der AfD um das Wohl des kleinen Mannes ist, wird immer dann klar, wenn es mal wirklich ernst wird mit dem Kampf um dessen Interessen. Dies wurde evident im Verlauf der erfolgreichen Kampagne gegen Mietwucher, die vor allem die Forderung nach Enteignung von Immobilienkapitalisten und Spekulanten populär gemacht hat. Die AfD, die das Wohl des kleinen deutschen Mannes immer nur durch finstere Kräfte aus dem Ausland bedroht sieht, stärkt sich selbstverständlich auf die Seite der Mächtigen, der Immobilienhaie und Spekulanten, die sich an dem Mietwahnsinn in Deutschlands Städten eine goldene Nase verdienen. Die Berliner AfD nimmt gemeinsam mit der FDP das Enteignungsbegehren in der Hauptstadt ab, meldete etwa der Tagesspiegel. Plötzlich geht zwischen die Rebellen der AfD und die von ihnen verteufelten Systemparteien kein Blatt Papier mehr. Die Rechtspopulisten reiten sich umstandlos in die große konservativ-neoliberale Abwehrfront ein, die verbissen die Interessen eben derjenigen Immobilienkapitalisten und Spekulanten verteidigt, deren grenzenlose Profitgier vielen gering und Normalverdienern das Leben in deutschen Großstädten nahezu unmöglich macht. Von dem Seeheimerkreis der SPD, der FDP über die CDU-CSU bis zur AfD reicht diese ganz große Koalition der buchstäblichen Besitzstandswahrer, die sich für das Herrenmenschenrecht auf Wuchermieten in die Bresche werfen. Plötzlich scheint die AfD zu einer FDP 2.0 zu mutieren. Der baupolitische Sprecher der AfD-Fraktion Berlin, Harald Latsch, zeigt sich entsetzt über Versuche des rot-rot-grünen Senats Berlins zu einem DDR 2.0 umzubauen, wie es in einer AfD-Erklärung hieß. Dort war die Rede von Instrumenten aus der sozialistischen Mottenkiste, die wieder Bestandteil des politischen Alltags würden. Für Verbote von Enteignung plädierten zudem die AfD-Kampfgefährten von der Systempartei FDP, die sich dafür einsetzen wollen, die Möglichkeit von Enteignung aus dem Grundgesetz zu streichen. Es stellt sich nur die Frage, wie dann die Systemparteien von AfD, CDU oder FDP zukünftig Enteignungen durchführen wollen, wenn sie mal wieder dem Braunkohletagebau neue Dörfer opfern oder die Landschaft mit noch einer Autobahn zupflastern wollen. Deutscher Mietenwahn nur für Deutsche. Dies scheint somit die Parole der AfD im gegenwärtigen Kampf um bezahlbaren Wohnraum zu sein. Solange deutsche Kapitalisten und Spekulanten deutsche Lohnabhängige über absurd hohe Mieten ausbeuten, scheint für die Partei des kleinen braunen Mannes alles in nationaler Butter zu sein. Die Rechtspopulisten haben derzeit ihre Maske sozialer Demagogie abgelegt und Farbe als jene kapitalistische Systempartei bekannt, die sie angeblich kritisieren. Man sollte dies der AfD nicht vergessen, vor allem wenn sie bald wieder gegen Ausländer und Flüchtlinge hetzen sollte, die angeblich an der Wohnungskrise schuld seien. Zugleich entlarvt die Kampagne gegen den Mietenwahnsinn in Deutschlands Städten eine zentrale rechtspopulistische Argumentationsfigur als puren Unsinn. Die Konstruktion eines Widerspruches von Identitätspolitik, womit der Kampf um Minderheitenrechte gemeint ist, und Sozialpolitik. Offensichtlich sind Schwule, Lesben, Menschen mit Migrationshintergrund oder Transsexuelle ebenso von dem Mietenwucher betroffen wie die Mehrheitsbevölkerung. Zudem haben sich gerade Politiker der Linkspartei und der Grünen für die Option der Enteignung ausgesprochen, die jahrelang als identitätspolitische Latte Macchiato-Linke verschrien waren. Es hat schon was Tragikomisches, dass dieselben Medien und politischen Kräfte, die der Linken immer wieder ihre Identitätspolitik ankreiden, nun in Hysterie geraten, wenn es mal tatsächlich darum geht, für die sozialen Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu kämpfen und dies unabhängig vom Personalausweis, Geburtsort oder sexueller Ausrichtung. Auch mit unserem letzten Artikel, diesmal aus dem Freitag vom 3. April, bleiben wir im Bereich des Kommentars und dieser Artikel heißt, wo das Kapital sich an der Zuwanderung freut, ist was faul. Wenn's was nützt, zeigt sich das Kapital auch mal weltoffen. So ganz aktuell 50 Familienunternehmen, die wirklich nichts mit dem schnuckligen Familienbetrieb von nebenan zu tun haben, sondern vielmehr in Milliardendimensionen kalkulieren. Ende März schalteten diese als Familienunternehmen getarnte Global Player große Zeitungsanzeigen und ließen in deutschen Großstädten schöne Plakate verkleben. Made in Germany, made by Vielfalt. Protektionistisches Gebaren und EU-feindliche Rechte sind für exportorientierte Firmen eben schlecht fürs Geschäft. Das Lower Class Magazine weist darauf hin, dass einige der unterzeichnenden Unternehmen in der Vergangenheit einen etwas eigenwilligen Begriff von Weltoffenheit hatten. Bei Vorwerk etwa schufteten während des Zweiten Weltkriegs hunderte Zwangsarbeiter, um Flugabwehrgeschütze effektiver zu machen. Unter den Unterzeichnern ist auch die Wirth-Gruppe, bei der es gerade nicht so dufte läuft, denn die Bundesregierung hat einen Rüstungsstopp nach Saudi-Arabien verhängt. Solche Kampagnen liegen gerade im Trend. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände erklärten Mitte März gemeinsam, dass Zuwanderung den Standort Deutschland bereichere. Bereichernd fanden einige Unternehmen im Herbst 2015 auch Geflüchtete und versuchten sogleich Mindestlohnausnahmen für sie durchzusetzen. Es ist keine neue Erkenntnis, dass Kapital sich über viele Arbeitskräfte freut. Konkurrenz belebt das Geschäft. Schon vor langer Zeit diskutierten daher in Stuttgart fast 1000 Menschen aus vielen Ländern über den Einfluss von Arbeitsmigration auf das Proletariat der Herkunfts- und Zielländer. Ihre Resolution stellte klar, dass es keine Ausschlüsse geben dürfe. Ihre Empfehlung, Arbeitsschutz, Einführung eines Minimallohns für alle sowie die Abschaffung aller Beschränkungen, welche Menschen vom Aufenthalt in einem Lande und den sozialen, politischen und ökonomischen Rechten der Einheimischen ausschließen oder sie ihnen erschweren. Es war der Internationale Sozialistenkongress im Jahr 1907. Heute wollen viele, auch Linke, die Schotten lieber dicht machen. Der Gedanke, wenn aufgrund eines deregulierten und entsicherten Arbeitsmarktes der Konkurrenzdruck zwischen den Einheimischen ohnehin schon stark ist, dann sollten nicht noch mehr Ellenbogen hinzukommen. Doch wo Ellbogen sind, können sich Menschen auch einhaken und gemeinsam gegen das neoliberale Hier und Jetzt streiten. Das war der linke Medienspiegel im April 2019 und ab jetzt findet ihr den linken Medienspiegel auf seinem neuen Blog und dieser heißt medienspiegel.blackblogs.org und tschö.